Die Blendung von Elias Canetti. 11. Teil: Welt im Kopf. Wanderhero, Melbu, Lutz des Gorigs. Scherenum, bleibst du stumm, zugesorix. So was immer. So bleibt es für ewige Zeit. Einmal um, einmal uns, einmal Freud, einmal Leid. Und der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Ehrenhaus. An einem aufregend warmen Abend des Spätmärz schritt der berühmte Psychiater Georges Kean durch die Säle seiner Pariser Anstalt. Die Fenster waren weit offen. Zwischen den Kranken spielte sich ein zäher Kampf um den beschränkten Platz an den Gittern ab. Ein Kopf stieß gegen den anderen. Mit Beschimpfungen wurde nicht gespart. Fast alle litten an der unheimlichen Luft, die sie tagsüber im Garten, manche buchstäblich geschlürft und geschluckt hatten. Bis zur Schlafenszeit holten sie sich an den Gittern, was vom Abend zu spüren war. Hier glaubten sie der Luft, die ihre hellen, hohen Räume erfüllte, noch näher zu sein. Nicht einmal der Professor, den sie liebten, weil er schön und gütig war, störte sie bei ihrer Beschäftigung auf. Der Hass, den so viele gegen die Anstalt in sich trugen, wo man sie unrechtmäßig festhalte, entlud sich nie über den jungen Professor. Wer sich vergewaltigt glaubte oder es wirklich war, schob die Schuld auf den allmächtigen, wenn auch inzwischen verstorbenen Vorgänger. Dieser hatte die offizielle Psychiatrie mit der Hartnäckigkeit eines Irren vertreten. Menschen, besonders Geisteskranke und Verbrecher, waren ihm gleichgültig. Eine gewisse Lebensberechtigung gestand er ihnen zu. »Ich weiß alles«, sagt er mit großem Nachdruck. »Verrückt werden die Menschen, die immer nur an sich denken.« »Irrsinn ist eine Strafe für Egoismus.« »Die Wissenschaft braucht Irrenhäuser als Anschauungsmaterial.« Die erste Frau war ihm durchgebrannt, bevor er sie, wie später die zweite, in die eigene Anstalt steckte. »Als unheilbar egoistisch.« Die dritte, gegen die er außer seiner Eifersucht nichts im Schilde führte, liebte Georges Kean. Ihr verdankte er seine rasche Karriere. Er war groß, stark, feurig und sicher. In seinen Zügen lag etwas von Weichheit. Weichheit, die Frauen benötigen, um sich bei einem Manne heimisch zu fühlen. Als sie sicher war, dass niemand anderer Nachfolger ihres Mannes in der Anstaltsleitung werden könne als eben Georges, ging sie für ihn durch einen Giftmord. Er gelang. Der Mann starb unauffällig. Georges wurde sofort zum Direktor ernannt und heiratete sie. Aus Dankbarkeit für ihre früheren Dienste. Vom letzten hatte er keine Ahnung. In der harten Schule seines Vorgängers hatte er sich rasch zu dessen genauem Gegenteil entwickelt. Die Kranken behandelte er, als wären sie Menschen. Er lachte und weinte mit dem Patienten, der gerade vor ihm saß. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem großen Schauspieler. Seine Gesichtsmuskeln passten sich den verschiedensten Situationen an. So lebte er in einer Unzahl von Welten zugleich. An den Irrsinnigen wuchs er. Wuchs zu einem der umfassendsten Geister seiner Zeit. Er lernte von ihnen mehr, als er ihnen gab. Georges Kean hatte als Frauenarzt begonnen. Seine Jugend und Schönheit fand ungeheuren Zulauf. Unwillkürlich ging er mit den Damen um, als liebte er sie. Er nahm, was ihm in den Schoß fiel, und hatte Mühe, seinen Siegen nachzukommen. Den Weg in seine Heimatlosigkeit fand er mit 28 Jahren. Bei einer Visite, die er der üppigen und zudringlichen Frau eines Bankiers abstattete, sie wurde immer krank, wenn der Mann verreist war, begegnete er dessen Bruder, einem harmlosen Irren, den die Familie aus Prestigegründen zu Hause gefangen hielt. Man führte ihn als Künstler und Sonderling, der für die Menschen wenig übrig habe. Genau so viel war Georges Kean als Leibarzt der Dame bekannt. Um sich ihrer triefenden Liebenswürdigkeit zu erwehren, bat er sie, ihm die Kunstschätze der Villa vorzuführen. Schwerfällig und einverstanden erhob sie sich von ihrem Krankenlager. Der Clou der Sammlung hängt bei meinem Schwager. Er ist ganz harmlos. Dr. Kean zeigte keine große Neigung, mit dem Irren zusammenzutreffen. Er meinte, eine verblödete Ausgabe des Bankiers vorzufinden. Madame beteuerte, das Bild drüben sei mehr wert als alle übrigen zusammengenommen. Schließlich bot sie sich seinen Arm an. Er gehorchte und folgte. Die Türe, die zum Schwager führte, war verschlossen. Dr. Georges läutete. Hinter dem Guckloch erschien ein schwarzes Auge. Die beiden warteten geduldig. Plötzlich ging die Türe lautlos auf. Ein Gorilla? Ein angekleideter Gorilla trat vor, streckte die langen Arme aus, legte sie auf die Schultern des Arztes. Er begrüßte ihn in einer fremden Sprache. Am ehesten erinnerte sie ihn noch an einen Negerdialekt. Der Gorilla holte seine Sekretärin. Notdürftig bekleidet und sichtlich verlegen. Als sie sich gesetzt hatte, wies ihr Herr auf ein Bild an der Wand und klatschte ihr eine über den Rücken. Sie schmiegte sich frech an ihn an. Das Bild stellte die Vereinigung zweier affenartiger Menschen dar. Madame hob sich und besah es aus verschiedenen Entfernungen von allen möglichen Seiten. Der Gorilla hielt den männlichen Besuch fest, er hatte ihm wohl viel zu erklären. George war jedes Wort neu. Nur eines begriff er, das Paar am Tisch stand in enger Verwandtschaft zu dem Paar auf dem Bild. Die Sekretärin verstand ihren Herrn. Er hasst die französische Sprache. Er arbeitet schon seit Jahren an einer eigenen. Er ist noch nicht ganz fertig. Madame hing beharrlich am Bild. George war ihr dankbar dafür. Wenn der Gorilla nur wieder sprach. Vor diesem einen Wunsch verschwanden alle Gedanken an Zeitknappheit, Verpflichtungen, Frauen, Erfolge, als hätte er von Geburt an den Menschen oder Gorilla gesucht, der seine eigene Sprache besaß. Jeder Silbe, die er hervorstieß, entsprach eine bestimmte Bewegung. Plötzlich sprang er auf und warf sich mit Leidenschaft über den Boden. George bemerkte, dass dieser mit Erde belegt war, einer sicher sehr dicken Schicht. Die Sekretärin zerrte am Rock des Liegenden, flehentlich bat sie den Besuch um Hilfe. Sie sei eifersüchtig, sagte sie, so eifersüchtig. Zusammen hoben sie den Gorilla hoch. Kaum saß er, als er von seinem Erlebnis da unten zu erzählen begann. In wenigen gewaltigen Worten, die wie abgeschnittene lebende Baumstämme ins Zimmer geschleudert wurden, vernahm George ein mythisches Liebesabenteuer, das ihn bis zum tiefsten Zweifel an sich selbst erschütterte. Saß ich als Wanze neben einem Menschen? Madame findet am Bilde nicht mehr genug Vergnügen. Er lebt von meinem Mann, sagt sie draußen. Falsche Meinungen hasst sie, das unterschlagene Erbteil verschweigt sie. Der zartfühlende Doktor bittet, den Irren behandeln zu dürfen, aus wissenschaftlichem Interesse zu seinem Privatvergnügen. Für das der Herr Gemahl natürlich keineswegs aufzukommen habe. Einige Monate hindurch kam er täglich. Seine Bewunderung für den Gorilla wuchs von Besuch zu Besuch. Mit unendlicher Mühe erlernte er seine Sprache. Er war gelehrter genug, um eine Abhandlung über die Sprache dieses Irren zu veröffentlichen. Auf die Psychologie der Laute fiel neues Licht. Heftig umstrittene Probleme der Wissenschaft löste ein Gorilla. Die Freundschaft mit ihm brachte Ruhm über einen jungen Arzt, der bisher nur Erfolg gekannt hatte. Wenn Georges durch die Straßen von Paris ging, kam es vor, dass er einem seiner Geheilten begegnete. Er wurde umarmt und beinahe zu Boden geworfen, als wäre er der Herr eines großen Hundes, und kehrte nach langer Abwesenheit heim. Hinter seinen freundschaftlichen Fragen verbarg er eine leise Hoffnung. Er sprach von Wohlergehen, Beruf, Zukunftsplänen und wartete auf kleine Bemerkungen wie: Damals war es schöner. Wie leer und dumm mein Leben jetzt ist. Ich wäre lieber wieder krank. Warum haben Sie mich gesund gemacht? Man müsste Ihnen das Handwerk legen. Sie haben mir meinen kostbarsten Besitz geraubt. Ich wäre lieber wieder krank. Ihr Beruf ist ein Verbrechen an der Menschheit. Schämen Sie sich, Sie Seelenschuster. Geben Sie mir meine Krankheit wieder. Ich werde Sie belangen. Gesund reimt sich aufs Grund. Stattdessen regnete es Komplimente und Einladungen. Die Leute sahen dick, gesund und gewöhnlich aus. Ihre Sprache unterschied sich in nichts von der des nächstbesten Passanten. Als er sie noch seine Freunde und Gäste nannte, quälten sie sich mit einer ungeheuerlichen Schuld, die sie für alle trügen, mit einer Eroberung der Welt, mit dem Tod, den sie jetzt plötzlich wieder als natürlich hinnahmen. Ihre Rätsel waren verlöscht. Früher lebten sie für Rätsel, jetzt für alles, was längst gelöst ist. Georges schämte sich. Die Angehörigen der Kranken vergötterten ihn. Sie rechneten auf Wunder. Der Nobelpreis war ihm sicher. Längst hätte man ihn dafür vorgeschlagen. Seiner Jugend wegen schien es besser, noch einige Jahre zu warten. Sie sehen, meine Herren, was für armselige Einfallspinsel, was für traurige und verstockte Bürger wir sind. Gegen diesen genialen Paranoiker gehalten. Wir sitzen. Er ist besessen. Er treibt, Mutterseelen allein wie die Erde, durch seinen Weltraum. Er darf sich fürchten. Er glaubt an das, was ihm seine Sinne vortäuschen. Der Verstand, wie wir ihn verstehen, ist ein Missverständnis. Wenn es ein Leben reiner Geistigkeit gibt, so führt es dieser Verrückte. Mit gespieltem Interesse lauschten ihm die Assistenten. Wo es um ihr Fortkommen ging, verachteten sie kein Theater. Sie merkten sich jedes Wort, das er, glückliche Eingebung des Augenblicks, einem Kranken hinwarf, und wandten es wetteifernd an in der festen Überzeugung, dass sie damit genau dasselbe leisteten wie er. Ein alter Mann, der seit 9 Jahren in der Anstalt lebte, Dorfschmied vom Beruf, war durch die Zunahme der Automobile in seiner Heimatgegend zugrunde gerichtet worden. Seine Frau hielt es nach wenigen Wochen äußerster Armut nicht mehr bei ihm aus und brannte mit einem Unteroffizier durch. Eines Morgens, als er, gerade aufgewacht, über ihr Unglück zu jammern begann, gab sie ihm keine Antwort und war fort. Er suchte sie im ganzen Dorf. 23 Jahre hatte er mit ihr gelebt. Als Kind war sie ins Haus gekommen. Als blutjunges Geschöpf hatte er sie geheiratet. Er suchte sie in der nahegelegenen Stadt. Auf Anraten der Nachbarn fragte er in der Kaserne nach dem Sergeanten Delboeuf, den er noch nie gesehen hatte. Der werde seit 3 Tagen vermisst, hieß es. Sicher sei er ins Ausland entwischt, da ihm als Deserteur sonst eine hübsche Strafe bevorstehe. Nirgends fand der Schmied seine Frau. Die Nacht über blieb er in der Stadt. Die Nachbarn hatten ihm Geld geliehen. Er trat in jede Schenke, steckte den Kopf unter die Tische. Auch unter den Bänken war sie nicht. Jean, bist du da? Seit er mit ihr verheiratet war, hatte er die Frau nie geprügelt. Sie lachte immer über ihn. weil er auf dem rechten Aug schielte. Er ließ es sich gefallen. Schan? Bist du da? Er sagte nur, ich heiße Jean. Gleich komme ich über dich. So gut war er zu ihr. In der Stadt erzählte er den Leuten sein Unglück. Jeder gab ihm einen guten Rat. Ein dreckiger Schuster sagte, er solle froh sein. Den schlug er beinahe tot. Später traf er einen Metzger. Der half ihm suchen, weil ihm Bewegung bei Nacht gut tat. Er war sehr dick. Sie alarmierten die Polizei. Sie schnupperten über den Fluss, ob eine Leiche drin schwimme. Gegen Morgen fand man eine Frau, aber sie gehörte einem anderen. Dicker Nebel herrschte. Und Jean der Schmied weinte, als sie es nicht war. Der Metzger weinte auch und erbrach sich in den Fluss. Am frühen Morgen führte er Jean in die Schlachthöfe. Jedermann kannte ihn hier und grüßte. Kälber brüllten. Es roch nach Schweineblut. Die Schweine schrien. Jean schrie lauter. Jean! Bist du da? Jean? Der Metzger brüllte. Dieser Schmied ist mein Freund. Man hat seine Frau hergeliefert. Wo ist sie? Wo? Die Männer schüttelten die Köpfe. Da ist die Frau verloren, tobte der Metzger. Sie haben sie geschlachtet. Er suchte unter den Schweinen. Die hingen in einer langen Reihe. Da, brüllte er, da hab ich die Sau. Jean besah sie von allen Seiten. Er roch daran. Schon lange hatte er keine Blutwürste gegessen. Er liebte sie für sein Leben. Und als er sich satt gerochen hatte, sagte er, das ist nicht meine Frau. Da wurde der Metzger böse. Scher dich zum Teufel, Idiot! Du bist uns Geld schuldig, Jean. Die Frau kommt nicht. Sie ist mit dem Jungen zerschanden. Schlaf du nur auf dem Boden. Du bist jetzt arm. Jean lachte und zündete das Dorf an. Aus dem brennenden Hause seines Vetters holte er das Bett seiner Frau. Bevor er es hinaustrug, würgte er die kleinen Kinder im Schlaf. Drei Knaben und ein Mädchen. Er hatte viel Arbeit in dieser Nacht, bis er den Tisch fand und die Stühle und alles, was ihm gehörte, brannte das eigene leere Haus. Er trug seine Habe aufs Feld hinaus, stellte die alte Stube auf und rief. Jean? Dann legte er sich ins Bett. Er ließ viel Platz übrig für sie, aber sie kam nicht. Eine schöne Zeit lag er da und wartete. Einen Hunger hatte er. Besonders in den Nächten. Wer kann sich so einen Hunger vorstellen? Fast wäre er aufgestanden vor Hunger. Der Regen rann ihm in den Mund. Er trank und trank. Wenn es hell war, schnappte er nach den Sternen. Hätte er sie gefasst, er hasste den Hunger. Bei der heiligen Jungfrau gelobte er, nicht aufzustehen, bis die Frau ihn gehört hatte und neben ihm lag. Dann fand ihn die Polizei und brach seinen Schwur. Er hätte ihn gehalten. Die Nachbarn wollten ihn töten. Das ganze Dorf war niedergebrannt. Er freute sich und schrie. Ich war es. Ich war es. In der neuen Zelle saß ein Lehrer. Weil der eine schöne Aussprache hatte, erzählte er ihm seine Geschichte. »Wie heißen Sie?« fragte der Lehrer. »Chabreval.« »Unsinn! Sie heißen Vulkan. Sie schielen und hinken. Sie sind ein Schmied, ein guter Schmied, wenn Sie hinken. Fangen Sie doch die Frau.« »Fangen? Fangen?« »Ihre Frau heißt Venus und der Sergeant heißt Mars. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bin gebildet. Ich habe nur gestohlen.« Und Jean hörte zu. Die Augen riss er auf. So eine Nachricht. Man kann sie fangen. Das ist nicht schwer. Ein alter Schmied hat es gemacht. Die Frau betrogen mit einem Soldaten, einem starken jungen Kerl. Wenn Vulkan, der Schmied, in die Arbeit ging, schlich sich der schöne Teufel, der Mars, ins Haus und schlief bei der Frau. Der Haushahn sah alles, war entrüstet und verriet es seinem Herrn. Vulkan schmiedete ein Netz, ein feines Stück, so daß man es nicht sah. Die alten Schmiede verstanden ihre Kunst und legte es geschickt ums Bett. Die zwei krochen hinein, das Weib und der Soldat. Da flog der Hahn zum Herrn und krähte. »Zu Haus!« »Sie sind zu Haus!« Rasch holte der Schmied die Vettern und das Dorf. »Heut geb ich euch ein Fest. Wartet draußen, wartet!« Schlich sich hinein ans Bett, sah die Frau und den Teufel. Beinahe hätte er geweint. 23 Jahre lebte er schon mit ihr. Nie hatte er sie geprügelt. Die Nachbarn warteten. Er zog das Netz zu. Fest zog er. Fest. Sie waren gefangen. Er hatte sie. Die Frau. Den Teufel ließ er laufen. Jeder aus dem Dorf hieb ihm eine über die Schnauze. Dann kamen sie alle und fragten, wo ist die Frau? Der Schmied hatte sie versteckt. Sie schämte sich. Er war froh. So muss man es machen, sagte der Lehrer. Die Geschichte ist wahr. Zur Erinnerung hat man 3 Sterne nach den Leuten benannt. Mars, Venus, Vulkan. Am Himmel sind sie zu sehen. Für Vulkan braucht man ein gutes Auge. »Jetzt weiß ich«, sagte Jean, »warum ich nach den Sternen geschnappt habe.« Später nahm man ihn fort. Der Lehrer blieb in der Zelle. Dafür fand Jean einen neuen Freund. Dieser Mensch war schön. Mit ihm konnte man reden. Alle wollten zu ihm. Jean fing seine Frau. Manchmal ging die Sache gut. Dann freute er sich. Oft war er traurig. Da kam sein Freund in den Saal. »Aber Jean, sie liegt im Netz. Siehst du sie nicht?« Immer hatte er recht. Der Freund öffnete den Mund und schon war die Frau da. »Du schielst ja«, sagte sie zu Jean. Er lachte. Er lachte und drohte. »Gleich komm ich über dich. Ich heiße Jean.« Dieser Schmied, der 9 Jahre schon in der Anstalt lebte, war durchaus nicht unheilbar. Die Nachforschungen des Direktors nach seiner Frau blieben ergebnislos. Selbst wenn man sie fand, wer hätte sie zwingen können, zum Manne zurückzukehren? Georges malte sich aus, wie er die Szene, aus der sein Schmied alle Freude nahm, in der Wirklichkeit zu Ende führte. »Ach, wenn ich diese Frau hätte«, seufzte Georges. Alle Tage verhalf er Jean zu ihr. Die Assistenten seiner Affen vermuteten einen geheimen Versuch dahinter. Vielleicht wird er ihn mit diesen Worten heilen. Hatte einer von ihnen allein im Saal zu tun, so versäumte er nicht, die Zauberformel anzubringen. »Aber Jean, sie liegt im Netz, siehst du sie nicht?« Ob Jean traurig oder lustig war, ob er sie anhörte oder sich die Ohren zuhielt, sie bewarfen ihn mit dem herzlichen Einfall ihres Meisters. Der eine Satz wandelte sich in tausend Tonarten, nach ihrem Charakter und ihren Launen, und als nichts fruchtete, sie waren dem Schmied gleichgültig wie Luft, hatten sie einen Grund mehr, über den Direktor zu lachen. Georges hätte sie allesamt entlassen, Verträge seines Vorgängers banden ihn an sie. Sie spürten, dass er nichts mit ihnen anfangen konnte, und schluckten seine Brocken, um sobald ihre Verträge abgelaufen waren, wenigstens als seine gelehrigen Schüler irgendwo unterzukommen. Als Menschen von Frack-Temperament hielten sie an den Mehrheitssitten und Anschauungen ihrer Zeit treu fest. Von der viel tieferen und eigentlichsten Triebkraft der Geschichte, dem Drang der Menschen in eine höhere Tiergattung, die Masse aufzugehen und sich darin so vollkommen zu verlieren, als hätte es nie einen Menschen gegeben, ahnten sie nichts. Sie waren gebildet. Und Bildung ist ein Festungsgürtel des Individuums gegen die Masse in ihm selbst. Den sogenannten Lebenskampf führen wir, nicht weniger als um Hunger und Liebe, um die Ertötung der Masse in uns. Unter Umständen wird sie so stark, dass sie den Einzelnen zu selbstlosen oder gar gegen sein Interesse laufenden Handlungen zwingt. Masse brodelt. Ein ungeheures, wildes, saftstrotzendes und heißes Tier in uns allen. Sehr tief, viel tiefer als die Mütter. Wir wissen von ihr nichts. Noch leben wir als vermeintliche Individuen. Manchmal kommt die Masse über uns. Ein brüllendes Gewitter, ein einziger tosender Ozean, weil es kein Ich, Du, Er mehr gibt, sondern nur noch sie, die Masse. Auf eine Entdeckung tat sich Georges etwas zugute, auf eben diese, die Wirksamkeit der Masse in der Geschichte und im Leben des Einzelnen, ihr Einfluss auf bestimmte Veränderungen des Geistes. Bei seinen Kranken war es ihm geglückt, sie nachzuweisen. Zahllose Menschen werden verrückt, weil die Masse in ihnen besonders stark ist und keine Befriedigung findet. Nicht anders erklärte er sich selbst und seine Tätigkeit. Seine Assistenten versuchten es mit einer Erklärung, die ihnen mehr entsprach. Warum bewundert der Direktor die Narren so, fragten sie sich. Weil er selbst einer ist, aber nur ein halber. Warum heilt er sie? Weil er es nicht verwinden kann, dass sie bessere Narren sind als er. Er beneidet sie. Aus Neid plagt er sich so lange, bis er sie geheilt hat. Man müsste seine Gefühle kennen, wenn er wieder einen entlässt. Es fällt ihm nicht ein, das Neue kommen. Er nährt sich von den kleinen Triumphen des Moments. Das ist der berühmte Mann, den die Welt bewundert. Heute beim letzten Rundgang ließen sie es auch an äußerer Dienstbeflissenheit fehlen. Es war zu warm. Der Wetterumschlag in den letzten Märztagen lastete auf ihren flachen Seelen. Sie fühlten sich wie die verachteten Insassen. Georges horchte auf den vertrauten Lärm. Alle guten und heilenden Gedanken ließen ihn im Stich. »Heute sind Sie wie verrückt«, sagte der Wärter. »Aufbrechen. Wozu? Brechen wir lieber ab.« »Meine Frau langweilt mich«, dachte er. Die Kranken erschienen ihm fremd. »Morgen ist leider wieder ein Tag. Jeden werde ich in seinem Saal vorfinden. Mein ganzes Leben lang werde ich 800 Patienten vorfinden. Vielleicht vergrößert mein Ruhm die Anstalt. Mit der Zeit werden 2.000 bis 10.000 daraus Pilgerzüge aus allen Ländern vervollkommnen mein Glück. Eine allgemeine Weltrepublik steht in 30 Jahren zu erwarten. Man ernennt mich zum Volkskommissar für Irre. Reisen über die ganze bewohnte Erde. Inspektion und Parade einer Millionenarmee unbrauchbarer Geister. Links stelle ich die Schwachsinnigen auf, rechts die Starksinnigen. Gründung von Versuchsanstalten für überbegabte Tiere. Heranzüchtung verrückter Tiere zu Menschen. Geheilte Narren entlasse ich aus meiner Armee mit Schimpf und Schande. Meine Freunde sind mir näher als meine Anhänger. Kleine Anhänger nennt man große. Wie klein ist also meine Frau? Warum gehe ich nicht endlich in die Wohnung? Weil die Frau dort auf mich wartet. Sie will Liebe. Alles will heute Liebe. Im vorletzten Saal tauchte plötzlich seine Frau auf. Ein Telegramm. Sie war gelaufen. Er öffnete und las. Bin total Meschugge. Dein Bruder. Meschugge? Solche Ausdrücke gebrauchte sein Bruder nicht. Gebrauchte er das Wort doch? So war etwas nicht in Ordnung. Er segnete das Telegramm. Eine Reise war unvermeidlich. Er konnte sie vor sich rechtfertigen. Was wirst du tun? Ich nehme den nächsten Schnellzug. Morgen früh? Nein, jetzt. Es geht um meinen Bruder. Er ist in falschen Händen. Wie käme er sonst in die Lage, ein solches Telegramm abzuschicken? Sie zerriss das Telegramm in winzige Stücke. Hätte sie es nur gleich zerrissen. Die Kranken stürzten sich über die Fetzen her. Jeder liebte sie, jeder wollte ein Andenken von ihr. Einige verschluckten das Papier. Die meisten legten es ans Herz oder in die Hosen. Plato, der Philosoph, stand würdig daneben. Er verbeugte sich und sagte, »Madame, wir leben in der Welt.« Umwege. George hatte lange geschlafen. Da hielt der Zug. Er blickte auf, viele Menschen stiegen ein. Sein Abteil verhängt blieb leer. Im letzten Moment, der Zug fuhr schon, ersuchte ihn ein Paar um Platz. Er rückte höflich zur Seite. Der Mann stieß ihn an und entschuldigte sich nicht. George, den jede Grobheit unter artigen Kulturaffen erquickte, betrachtete ihn überrascht. Die Frau deutete seine Blicke falsch und bat, kaum dass sie saßen, um Entschuldigung für ihren Mann, er sei blind. »Das hätte ich nicht gedacht«, sagte George. »Er bewegt sich mit erstaunlicher Sicherheit. Ich bin nämlich Arzt und hatte schon viele blinde Patienten.« Der Mann verbeugte sich. »Er war lang und hager.« »Stört es Sie, wenn ich ihm vorlese?« »Aber im Gegenteil. Sie dürfen nur nicht beleidigt sein, falls ich später einschlafen sollte.« Statt der ersehnten Grobheiten flogen Artigkeiten hin und her. Sie zog einen Roman aus der Reisetasche und las mit tiefer, geschmeichelter Stimme vor. So wie dieser Blinde mochte Peter jetzt aussehen. Steif und verbissen. Was war nur in Peters ruhigen Geist gefahren? Seine Welt bestand aus seiner Bibliothek. Köpfe gingen an zu viel Büchern zugrunde. Peter war gegen Lao Tse und alle Inder gefeit. Aus Nüchternheit neigte er zu Pflichtphilosophen. Seinen Konfuzius hätte er überall gefunden. Was bedrängte ihn? Du treibst mich wieder in den Selbstmord. George hatte mit halbem Ohr zugehört. Die lesende Stimme klang angenehm. Er verstand ihre Töne. Über diesen stupiden Satz des Romanhelden persönlich musste er plötzlich laut lachen. Sie würden nicht lachen, mein Herr, wenn Sie blind wären. Der Blinde sprach. Seine ersten Worte waren Grobheiten. Verzeihen Sie, ich glaube nicht an diese Art von Liebe. Dann stören Sie einen ernsten Menschen nicht im Genuss. Ich verstehe mich auf die Liebe besser als Sie. Ich bin blind. Das geht Sie nichts an. George spürte, wie der Mann an seiner Blindheit litt und wollte ihm helfen. Da bemerkte er die Frau. Sie gestikulierte heftig. Abwechselnd legte sie den Finger an den Mund und faltete die Hände. Um Gottes Willen, schweigen! Er schwieg. Ihre Lippen dankten. Der Blinde hatte schon den Arm erhoben. Zur Abwehr? Zum Angriff? Er ließ ihn fallen. Weiter! Die Frau las. Ihre Stimme zitterte. Blind, blind. Eine dunkle, uralte Erinnerung griff um sich, trüb und zäh fraß sie sich hoch. Da war ein Zimmer und ein anderes daneben. Da stand ein weißes Bettchen. Ein kleiner Junge lag darin, ganz rot. Er hatte Angst. Ich bin blind. Eine fremde Stimme schluchzte. Ich bin blind. Ich will lesen. Die Mutter ging auf und ab. Sie ging durch die Tür ins Nebenzimmer, wo die Stimme schrie. Da drin war es dunkel. Hier war es hell. Wer schreit so? Der kleine Junge hatte Angst. Er dachte, dann kommt die Stimme und schneidet ihm die Zunge mit einem Taschenmesser ab. Da begann der Junge zu singen, alle Lieder, die er wusste, und fing wieder von vorne an. Er sang laut, er brüllte, der Kopf platzte ihm fast von Tönen. Ich bin rot, sang er. Die Tür ging auf. Willst du wohl ruhig sein? Sagte die Mutter. Du hast Fieber. Was fällt dir ein? Ich bin blind. Ich bin blind. Der kleine Georg fällt aus dem Bett und kriecht heulend zur Mutter. Er klammert sich an ihre Knie. Was hast du denn? Was hast du denn? Der Mann. Der Mann. Im dunklen Zimmer schreit ein Mann. Das ist doch Peter. Dein Bruder, Peter. Er hat die Masern wie du. Jetzt kann er nichts sehen. Drum weint er ein bisschen. Morgen ist er wieder gesund. Komm, willst du ihn sehen? Nein. Nein. Er sträubt sich, versteckt sich unter der Decke. Wenn er die Stimme hört, heult er wieder lautlos. Das dauert lang. So lang hat er noch nie geweint. In Tränen verschwimmt das Bild. Da hatte Georg die Gefahr gepackt, von der Peter sich auch jetzt bedroht fühlte. Er fürchtete eine Erblindung. Vielleicht ging es seinen Augen schlecht. Vielleicht musste er zeitweise mit dem Lesen aussetzen. Wahrscheinlich waren Peters Augen überanstrengt. Ich werde ihm diese Blindheit austreiben. Leichter ist mir noch keine Heilung vorgekommen. Freundlich blickte er zum groben Blinden hinüber und dankte im Stillen für seine Anwesenheit. Er hatte ihn auf die richtige Deutung des Telegramms gebracht. Georg fand es angenehm zu wissen, warum der Zug mit ihm so rasch davonfuhr. Blindlings war er eingestiegen. Blindlings hatte er von seiner Jugend geträumt. Ein Blinder stieg ein. Da nahm die Lokomotive plötzlich ihre Richtung auf die Heilung eines Blinden. Denn ob Peter es war oder nur befürchtete, das blieb sich für einen Psychiater gleich. Da durfte man einschlafen. Tiere fressen sich satt und lieben sich matt. Bald schlief auch er. Die lesende Frau strich zwischen den Zeilen über seine schöne Hand, in die er den Kopf gebettet hatte. Sie meinte, er lausche ihrer Stimme. Manche Worte betonte sie, er solle verstehen, wie unglücklich sie sei. Bei der nächsten Station stieg sie aus. Den Mann schob sie voran, sonst zog sie ihn hinter sich her. In der Tür hielt sie den Atem an. Ohne sich umzudrehen, sie fürchtete ihren Mann, ihre Bewegungen waren sein Zorn, sagte sie, sie wagte viel, leben Sie wohl. Wie viele Jahre hatte sie diesen Ton gespart? Sie war beglückt. Leise weinend, von ihrer Schönheit leicht betaumelt, half sie dem Blinden vom Zug herunter. Sie bezwang sich und warf keinen Blick zum Fenster seines Abteils, wo ihre Ahnung ihn sah. Er hätte ihre Tränen gesehen, sie schämte sich. Der Roman lag bei ihm. Er schlief. Am Morgen wusch er sich, abends kam er an. Er stieg in einem bescheidenen Hotel ab. Den Besuch bei seinem Bruder verschob er auf den nächsten Tag, um dessen Nachtruhe nicht zu stören. Georg beeilte sich, er stieg die vier Stöcke hinauf und läutete. Eine alte Frau öffnete. Sie trug einen steifen blauen Rock und grinste. Er wollte an sich heruntersehen, ob etwas nicht in Ordnung sei, beherrschte sich aber und fragte: Ist mein Bruder zu Hause? Sofort hörte die Frau zu grinsen auf, starrte ihn an. Bitte, hier gibt's keinen Bruder. Professor Georges Kien ist mein Name. Ich suche Dr. Peter Kien, Privatgelehrten vom Beruf. Vor 8 Jahren hat er bestimmt hier gewohnt. Vielleicht wissen Sie, wo ich hier im Hause seine Adresse erfahren könnte, falls er ausgezogen ist. Ich sag lieber nichts. Aber erlauben Sie, ich komme eigens aus Paris. Sie werden mir doch sagen können, ob er hier wohnt oder nicht. Ich bitte, sind Sie froh? Man ist ja nicht dumm. Man könnte Geschichten erzählen. Ist mein Bruder vielleicht krank? Ein feiner Bruder. Man muss sich ja schämen. So reden Sie doch, wenn Sie etwas wissen. Habe ich vielleicht was davon? Georg zog ein Geldstück aus dem Portemonnaie, packte ihren Arm und legte es mit freundlichem Nachdruck auf ihre Hand, die sich von selbst geöffnet hatte. Die Frau grinste wieder. Nicht wahr? Sie werden mir jetzt sagen, was Sie über meinen Bruder wissen. Sagen kann jeder. Auf einmal ist das Leben zu Ende. Bitte noch. Sie warf die Schultern hoch. Georg holte ein zweites Geldstück hervor. Sie hielt ihm die andere Hand hin. Statt sie zu berühren, warf er die Münze von oben auf sie hinunter. Da kann ich ja wieder gehen. Sie sah ihn böse an. Was wissen Sie also über meinen Bruder? Über 8 Jahre sind schon her. Vorgestern ist alles herausgekommen. Seit 8 Jahren hatte Peter nicht geschrieben. Vorgestern kam das Telegramm. Der Frau musste etwas Wahres bekannt sein. »Und was haben Sie getan?« fragte Georg, »nur, um Sie zu rascherem Erzählen zu reizen.« »Wir waren ja auf der Polizei. Eine anständige Frau geht gleich auf die Polizei.« »Natürlich, natürlich. Ich danke Ihnen für die Hilfe, die Sie meinem Bruder geleistet haben.« »Das sagt man bitte. Die Polizei hat Augen gemacht.« »Was hat er denn getan?« »Gestohlen hat er. Ich sag, es fehlt am Herzen.« »Gestohlen?« »Umgebracht hat er sie.« Kann ich vielleicht was dafür? Sie war die erste Frau. Die zweite bin ich. Die Stücke hat er versteckt. Hinter den Büchern war ja Platz genug. Dieb, habe ich immer gesagt. Vorgestern kommt der Mörder heraus. Die Schande habe ich. Warum war ich so dumm? Ich habe gedacht, so viel Bücher. Was tut der Mensch zwischen 6 und 7? Leichen schneiden tut er. Die Stücke für das Spazieren. Kein Mensch hat was gemerkt. Leichen schneiden tut er. Das Bankbuch hat er gestohlen. Bleibt mir vielleicht was in Händen? bitte. Erst zahlt er. Ich lass mich nicht umbringen. Sie weinte und schlug die Tür zu. Peter? Ein Mörder? Der stille, magere Peter? Schlagzeilen in allen Zeitungen. Rücktritt von der Leitung einer Irrenanstalt. Fehltritt. Scheidung. Die Kranken. 800. Sie lieben ihn. Sie brauchen ihn. Peters Affäre muss geregelt werden. Auf keinen Fall tritt Georg von der Leitung seiner Anstalt zurück. Im Gegenteil. Er tritt vor, hebt seinen Hut auf, putzt ihn ab und klopft höflich, aber entschieden gegen die Tür. Gnädige Frau! Ein jugendlicher Liebhaber. Wiederholt er diese beiden Worte beschwörend und mit einem Feuer, das ihm selbst lächerlich erscheint. Sie öffnet und grinst. Ich möchte Sie um einige Auskünfte bitten. Er spürt ihre Enttäuschung. Sie hat zumindest noch eine gnädige Frau erwartet. Bitte, ich weiß nur Mörder. Gusch! Eine raubtierische Stimme. Zwei Fäuste erscheinen, ein dicker roter Kopf folgt nach. Glauben's dem Weib nix, das ist ja blemblem. In meinem Haus gibt's keine Mörder. 4 Kanare waren mir schuldig, wenn sie der Bruder sind. Hochrassige Tiere, privatpersönliche Zucht. Er hat Angst vor dem Weib, er kann sie nicht schmecken. Sie ist ein Dreck von einem Weib. Wenn er die nicht geheiratet hätte, wäre alles in Ordnung. Auch im Kopf, sag ich. Die Frau will reden. Mit einem Seitenhieb des Arms stößt er sie in die Wohnung zurück. Wer sind Sie? Fragt Georg. In mir erblicken Sie den besten Freund Ihres Herrn Bruders. Ich zeichne Benedikt Pfaff, Oberbeamter in Pension, genannt der Rote Kater. Das Haus besorge ich. Wer sind denn Sie? Vom Beruf, meine ich. Georg verlangte, seinen Bruder zu sehen. Der Hausbesorger gefiel ihm. Ein unbändig starker Kerl. Die Treppe dröhnte. Unten im Hausflur blieb Atlas vor einer Türe stehen, zog einen Schlüssel aus der Tasche und sperrte auf. Ich gehe voraus. Er stellte einen dicken Finger an den Mund. Herr Professor, lieber Freund, ich bring dir einen Besuch. Was kriege ich dafür? Georg trat ein, schloss die Tür und war erstaunt über das magere Kabinett, das er vorfand. Das Fenster hatte man mit Brettern verschlagen. Wenig Licht fiel auf ein Bett und einen Kasten. Deutlich wahrzunehmen war nichts. Wo war Peter? Das darf nicht sein. Wo war er? Der hockt vor meinem Patent. Georg tat zwei Schritte an der Wand entlang und stieß auf einen Haufen. Peter? Er bückte sich und berührte das Skelett eines Menschen. Jetzt hauchte jemand, tonlos und matt, wie ein Sterbender, wie ein Gestorbener. Wer ist das? Ich bin es, Georg. Dein Bruder, Georg. Georg? Klang kam in die Stimme. Ja, Georg, ich wollte dich sehen. Ich bin dich besuchen gekommen. Aus Paris. Du bist es wirklich? Plötzlich befahl jemand scharf und streng. Georg erschrak ein wenig. Verlassen Sie den Raum, Pfaff. Ja. Was? Bitte lassen Sie uns allein. Pfaff ging. Der neue Herr war ihm zu fein. Er sah aus wie ein Präsident. Sicher war er sowas. Dem Professor seine Frechheit heimzuzahlen, hatte er später noch Zeit genug. Als Anzahlung schlug er die Tür hinter sich zu. Georg legte Peter aufs Bett nieder. Er merkte kaum, dass er ihn nicht mehr in den Armen hielt, ging zum Fenster und zerrte an den Brettern. Grelles Licht fiel ins Kabinett. Luft strömte durchs geöffnete Fenster. Georg drehte sich um. Zwei leere Vogelbauer hingen an der Wand. Das Bettzeug hatte rote Flecken. In der Ecke hinten stand ein Waschbecken. Das schmutzige Wasser darin schillerte rot. Den linken Arm hielt Peter auf dem Rücken versteckt. Was hast du an der Hand? Ich habe mich verletzt. Beim Essen bin ich plötzlich mit dem Messer gegen den kleinen Finger gefahren. Die Glieder hingen kaum zur Hälfte vom Finger herunter. Ich dachte, sie sind verloren und schnitt sie ganz weg, um den Schmerz in einem zu erledigen. Er ist schuld. Ich wusste nicht, dass er Kanarienvögel hält. Die Käfige hatte er unterm Bett versteckt. Der Teufel weiß, warum. Georg lief in die nächste Apotheke, holte Jod, Verbandstoff und einige Kleinigkeiten zu Peters Erfrischung. Die Wunde war ungefährlich. Dass ein ohnehin schwacher Mensch so viel Blut verloren hatte, ging ihm nahe. Man hätte ihn gestern gleich verbinden müssen. Dieser Hausbesorger war ein Unmensch. Er dachte nur an seine Kanarienvögel. Offenbar stand er mit der Frau im Bunde. Bei ihr in der Wohnung hielt er sich auf. Sie war also seine Geliebte. Sie dachten wohl, Wohnung und Bibliothek für sich zu behalten und Peter im Loch da unten zu lassen. Georg beschloss, Peter zu verbinden, bevor er den Hausbesorger aufsuchte. Die Wunde war wichtiger als jene Aufklärung. Viel Neues würde man nicht erfahren. Irgendein Vorwand, das Kabinett auf eine halbe Stunde zu verlassen, fände sich später leicht. Die Blendung von Elias Canetti. 11. Teil: Welt im Kopf. Mit Manfred Zapatka als Erzähler, Samuel Finzi als Peter Kien, Karl Markowitsch als Georg Kien, Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz, Wolf Bachofner als Hausbesorger Pfaff, Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3 und Michou Fries als Frau. Ton und Technik Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition Klaus Bulert. Regieassistenz Andrea Imbler. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.